triebe mich zu fühlen, ist dann der Weiber erste Pflicht. Wir wollen uns der Liebe freuen, wir leben durch die Liebe. Mich, Knaben. In den Tempel der Weisheit.